Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, ließen uns leiten im Strom der Gezeiten, waren wie Geschwister unzertrennlich. Ich war mir sicher, ich kenne dich. Wie konnte es nur so weit kommen? Mein Vertrauen in dich ist vollkommen verschwommen. Woher weiß ich, was richtig ist? Ob Gefühle denken und wer du wirklich bist? Woher weiß ich, was richtig ist? Was du eigentlich willst und ob du mich vermisst? Heute ist vieles anders geworden. Du hast meine Gefühle verdorben, setzt komplett andere Prioritäten, lässt mich dafür zum Teufel beten. Ich bin blind vor Wut, kann nicht mehr unterscheiden, ob schlecht, ob gut.